Es gibt die Drehbewegung. Warum? Die Eigenbewegung. Sich die Fortbewegung. Immer nur um die Kontobewegung. Ziel. Es gibt die Kreisbewegung. Nora. Die Luftbewegung. Die Pendelbewegung. Und die Schaukelbewegung. Jesus. Es gibt die Scheinbewegung. Jesus. Die Schlingerbewegung. Nora. Die Schwenkbewegung. Und Wellenbewegung. Nora. Es gibt die Abwärtsbewegung. Aufwärtsbewegung. Die Armbewegung. Und die Augenbewegung. Es gibt die Beinbewegung. Die Fingerbewegung, Jesus, die Fußbewegung, die Handbewegung und die Herzbewegung. Immer. Es gibt die Kopfbewegung, die Mundbewegung, die Rückwärtsbewegung und die Vorwärtsbewegung. Es gibt die Spielbewegung, die Ausweichbewegung, die Fluchtbewegung, Jesus, die Gehbewegung und die Seitenbewegung. Es gibt die Seitwärtsbewegung, die Fußbewegung und die Gemütsbewegung. Es gibt die Absetzbewegung, Abstinenzbewegung, Abspaltungsbewegung, Abwehrbewegung, Aktivistenbewegung, Alternativbewegung, Antitrustbewegung, Arbeiterbewegung, Arbeiterjugendbewegung, Austrittsbewegung, die Befreiungsbewegung, die Bevölkerungsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Demokratiebewegung, Emanzipationsbewegung, Erneuerungsbewegung, Erweckungsbewegung, Frauenbewegung, Freiheitsbewegung, Friedensbewegung, Gewerkschaftsbewegung, Gottlosenbewegung, Gülenbewegung, Homosexuellenbewegung, die Identitäre Bewegung, Jugendbewegung, Kolonialbewegung, Massenbewegung, Pfingstbewegung, Reformbewegung, Sammelbewegung, Sarazinbewegung, Streikbewegung, Studentenbewegung, UFO-Bewegung, Umsturzbewegung, Umweltbewegung, Unabhängigkeitsbewegung, Untergrundbewegung, Wählerbewegung, Wanderbewegung, Wanderungsbewegung, Weltbewegung, Widerstandsbewegung. Es gibt die Schwimmbewegung, die Sportbewegung. Es gibt die Angriffsbewegung, Ausdrucksbewegung, Balzbewegung, Einrollbewegung, Einwärtsbewegung, Erdbewegung, Gefechtsbewegung, Sammlungsbewegung, Singbewegung, Spitzbewegung, Spritzbewegung, Truppenbewegung, Wachstumsbewegung, Wikimedia-Bewegung, Zangenbewegung, Zentralbewegung. In die Leitplanken. Roger Williamson! Heftig in die Leitplanken. Roger Williamson! Roger Williamson in der schnellen Rechtskurve. Roger Williamson in der schnellen Rechtskurve. Roger Williamson. Jochen Rindt!